Abschnitt 3 von Der Mord im Ballsaal von Matthias Blank. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Monika Bargett, Konstanz. Kapitel 4: Die goldene Rose. Eine halbe Stunde später, nachdem sich der herbeigerufene Polizeibeamte entfernt hatte, meldete sich bei Kommissar Schabeck ein Unbekannter an. Da der Kommissar nicht unterrichtet war, aus welchen Gründen dieser ihn aufsuchte, ließ er den Angemeldeten sofort eintreten. Es war dies ein junger, etwa 22-jähriger Bursche mit blauen Augen und blonden Schnurrbartanflug, der mit einer etwas unbehilflichen Höflichkeit sich vorstellte. »Gestatten Sie mir, dass ich mir erlaube, aber ich bin der Bruder.« Schabeck musterte ihn prüfend und frug dann etwas verwundert, »Wessen Bruder?« »Von Luise Walter, mit Verlaub, mein Name ist Franz Walter. Sie wünschen?« Wieder suchte dieser Bruder Luisens mit seiner Unbeholfenheit nach den richtigen Worten. Trotzdem er in eleganter Kleidung steckte, machte er doch nicht einen ebensolchen Eindruck. Sein tastendes Suchen nach dem entsprechenden Ausdruck verriet Schabeck, dass dieser wenig Erfahrung besitzen müsse. Diese Beobachtungen stellte der Kommissar bei jedem seiner Besucher an, ohne dass er hierbei auch nur ein Wort oder eine auffallende Bewegung oder dazwischengeworfene Bemerkungen nicht gewürdigt hätte. Franz Walter sagte etwas verlegen, »Meine Schwester soll ermordet sein. Ich habe es gehört. Ich möchte mir nur erlauben, ob ich mir die Frage gestatten darf, ob...« »Ein unglaublich schüchterner Mensch. Der kann doch kaum bis drei zählen«, waren Schabecks Gedanken. Er sah prüfend in das nicht unschöne Gesicht des jungen Burschen, der stockend innehielt und nicht mehr wusste, wie er die begonnene Rede vollenden sollte. Schabeck half ihm darauf. »Sie wollen sicherlich von mir eine bestimmte Nachricht darüber haben.« »Aber gewiss, wenn Sie erlauben und mir gestatten.« Der Kommissar lächelte. Aber sofort wieder wurde er ernst und berichtete auch diesem davon, wie er nach dem Deutschen Theater gerufen worden sei. Dort habe er dann die weibliche Leiche vorgefunden. Seine Recherchen am Morgen des nächsten Tages hatten dann ergeben, dass die Ermordete Ähnlichkeit besäße mit der Tochter des Bankdirektors Walter. Dies habe sich auch bestätigt. Der Bruder sah tränenden Auges vor sich nieder. Er konnte in diesem Augenblick nicht sprechen. Der Kommissar verglich nun den Sohn mit seinem Vater. Dieser, ein Eisenkopf, der unentwegt nur nach vorwärts sah, stets ein Ziel vor den Augen, herrisch, von übertriebener Strenge. Und jener, ein verschüchterter Mensch, zu allem unbeholfen und täppisch, die Frucht einer falschen Erziehung. Wieder quälte sich Franz Walter mit einer Frage ab. »Erlauben Sie noch, Herr Kommissar, wenn ich mir Sie zu fragen gestatte, ob schon etwas bekannt geworden ist von dem Täter?« Schabeck überlegte. Sollte er schon aussprechen, was er als bestimmt vermutete, oder war es besser, er schwieg vorerst darüber? »Nein, bisher ist nichts bekannt, doch besteht sichere Aussicht, dass baldigst in diese Verbrechen Aufklärung gebracht wird.« »Glauben Sie das auch wirklich, Herr Kommissar?« fragte Franz Walter, fast ängstlich. »Seien Sie nur beruhigt, es werden wohl kaum 10 Tage vergehen, dann wird der Schuldige schon von der irdischen Gerechtigkeit erreicht sein.« Schabeck sprach mit solcher Zuversicht, um den Bruder nicht zu sehr zu beängstigen. »So rasch? Aber gewiss!« Franz Walter drehte verlegen den Hut zwischen den Fingern, als hätte er noch ein Anliegen, das er nicht aussprechen konnte. Der Kommissar wollte ihm hierbei behilflich sein und fragte ihn entgegenkommend, »Wollen Sie vielleicht Ihr Fräulein Schwester noch einmal sehen?« Heftig schüttelte Franz Walter den Kopf und erwiderte dabei, »Ich kann Tote nicht sehen, das kann ich nicht ertragen. Verzeihen Sie, Herr Kommissar, aber bei einer Leiche kann ich nicht stehen.« Der Kommissar fand dieses Entsetzen vor Leichen bei einem sehr verschüchterten Menschen nur zu begreiflich. »Wünschen Sie sonst noch etwas?« »Nein, gewiss nicht«, war die Antwort Franz Walters. »Ich habe sonst keinen Wunsch.« Aber immer noch blieb er stehen, als getraue er sich nicht, sich zu entfernen, und warte erst, bis der Kommissar es ihm befehle. »Sie können jetzt schon gehen«, nickte ihm Schabeck freundlich zu, der im stillen Mitleid gefasst hatte mit diesem Kinde, das dem Aussehen nach allerdings schon ein Mann war. Mit höflichem Gruß wandte sich Franz Walter jetzt dem Ausgang zu. Da erinnerte sich der Kommissar wieder der goldenen Rose mit dem Diamanten im Blumenkelche. Er rief deshalb den sich Entfernenden wieder zurück und fragte, »Bleiben Sie, ich möchte Sie noch um Aufschluss in einer Sache bitten. Kennen Sie vielleicht diesen Schmuck?« Franz Walter war zurückgetreten und stand jetzt wieder an dem Arbeitstisch des Kommissars. Dieser reichte ihm die Nadel. Der Bruder der Ermordeten nahm die Nadel. Kaum hatte er sie aber betrachtet, da wurde er blass, und in seinem noch jugendlichen Gesicht war ein furchtbarer Schreck zu lesen. Was bedeutete diese Rose? Der Kommissar wusste anfänglich nicht, wie er das Benehmen des Bruders deuten sollte. Auf welche Spur führte ihn nun Franz Walter? Jedenfalls hatte dieser die Rose sofort erkannt und wusste Näheres darüber zu sagen. »Sie kennen den Schmuck, vielleicht auch den Besitzer?« fragte ihn Schabeck, da Franz Walter noch immer sprachlos auf die Rose starrte, die er zwischen seinen zitternden Fingern hielt. Stotternd kam eine Erwiderung von den Lippen des jungen Mannes. »Es ist des Vaters Nadel.« Der Kommissar fand diese Angabe völlig unverständlich. Warum dieses Entsetzen bei dem Wiedererkennen des wertvollen Schmucks? Was war hinter diesen Worten verborgen? Hatte dies irgendwelche Beziehung zu der verübten Tat? Er musste annehmen, dass die Tochter den Schmuck, der dem Vater gehörte, an ihre Brust geheftet hatte, um noch schöner und begehrenswerter zu erscheinen. Das war die notwendige Folgerung. Aber das Benehmen des Bruders war doch zu sehr auffallend, um den Kommissar nicht zu der weiteren Frage zu veranlassen. »Ist mit dem Schmuck noch eine weitere Geschichte verbunden?« Franz Walter nickte. »Dann erzählen Sie. Nehmen Sie doch Platz.« Der Kommissar wies auf den Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand. Franz Walter setzte sich und entgegnete auf die Aufforderung Schabecks. »Aber es hat nur Interesse für mich und meine Familie. Mit dem begangenen Verbrechen dürfte das wohl keinen Zusammenhang haben.« »Wenn Sie es mir erlauben, Herr Kommissar, aber ich will Sie damit nicht belästigen.« »Sie belästigen mich nicht. Erzählen Sie doch«, sagte unwillig Schabeck, den diese fortgesetzte Unterwürfigkeit und übertriebene Höflichkeit in Aufregung brachte. »Gerne, es ist dies nämlich des Vaters Nadel.« »Das sagten Sie doch schon. Weiter.« »Vater hat mich nämlich verstoßen, vor 3 Jahren schon. Da durfte ich seitdem sein Haus nicht wieder betreten. Ich habe es auch nicht wieder gesehen.« Die Stimme Franz Walters klang hierbei gepresst, wie durch ein unterdrücktes Schluchzen zurückgehalten. »Was soll da diese Rose?« frug der Kommissar, ärgerlich über diese Umständlichkeit des Erzählers. »Ja, der Schmuck, die Nadel, trägt daran die Schuld. Diese wurde dem Vater vor 3 Jahren entwendet. Es blieb völlig ungeklärt, wie sie abhanden kam. Da fiel des Vaters Verdacht auf mich, und ich wagte es nicht zu widersprechen. Er ist doch so furchtbar streng. Da hat er mich dann aus dem Haus verstoßen, und jetzt sehe ich hier diese ominöse Nadel wieder.« Ein längeres Schweigen folgte hierauf. Schabeck erwiderte nichts, da die Folgerung auf die Mitteilung nichts zur Aufklärung des verübten Verbrechens beitrug. Eine tragische Familiengeschichte hatte sich durch diese Mordtat enthüllt. Ohne es zu wollen, hatte der Mörder dazu beigetragen, dass sich die Schuldlosigkeit eines Unglücklichen ergab. 3 Jahre hatte der Bruder unschuldig als Dieb das Elternhaus meiden müssen, während die Tochter die Schuldige war. Furchtbar empfand Schabeck diese Schicksalsfügung, die eine solche Tat der Schuldigen so schwer büßen ließ, um dadurch die Unschuld des Verdächtigen zu beweisen. Das waren die folgenden Gedanken des Kommissars, der aber keinen davon aussprach, sondern wortlos den Bruder ansah. Dieser hatte gleichfalls lange Zeit geschwiegen. Dann klagte er: »Die arme Mutter, ob sie mir jetzt verzeihen kann und ob der Vater mich wieder in sein Haus aufnimmt? Gehen Sie hin und sagen Sie nur dem Vater, was geschehen ist. Er wird dann überzeugt sein müssen.« Traurig schüttelte Franz Walter den Kopf. »Ich darf ihm nicht unter die Augen kommen. Er will mich nie mehr sehen und er wird mich nicht mehr wiedererkennen.« Ich werde selbst mit dem Herrn Bankdirektor sprechen, heute noch. Dann können Sie ihn gegen Abend aufsuchen. Er wird Sie da nicht mehr verleugnen. Der Kommissar empfand Mitleid mit dem jungen Burschen, dessen Furcht so weit ging, dass er sich nicht vor das Antlitz seines eigenen Vaters wagte, obgleich er den Beweis seiner Schuldlosigkeit erbringen konnte. Unter vielen herzlichen Dankbezeugungen, die unbeholfen von den Lippen des jungen Mannes gestammelt wurden, entfernte sich Franz Walter. Kommissar Schabeck war wieder allein. Er rekapitulierte das Ergebnis dieses Tages. Vor seinem geistigen Auge erstand wieder das Bild der Ermordeten. Frieden und majestätische Ruhe lag in den herrlich schönen Gesichtszügen. Hier musste jede schlechte Handlung fremd sein. Die Augen waren groß und weit geöffnet. Und dennoch war sie eine Diebin. Wie war das möglich? Ungläubig schüttelte der Kommissar den Kopf. Er hielt die Nadel zwischen den Fingern und betrachtete die prachtvolle Goldschmiedearbeit. Wie aber sollte diese Rose sonst an der Brust der Toten festgenestelt worden sein? Nur ein Dritter, ein Unbekannter, musste dann den Diebstahl begangen haben. Dieser aber musste gleichzeitig der Mörder sein. War das möglich? Konnte nicht dieser an dem verhängnisvollen Redoutenabend die Nadel getragen haben? Die Ermordete hatte diese sofort wiedererkannt und darüber war eine Auseinandersetzung entstanden. Diese endete dann mit der furchtbaren Tat. Hans Olden. Dieser reiche Mann sollte dann die Nadel gestohlen haben? War er überhaupt der vermutliche Mörder? Und diese Tote dann, eine Diebin, die zusehen konnte, wie der Schuldlose 3 Jahre hindurch die Heimat hatte fliehen müssen? Das waren Fragen über Fragen, die sich dem Kommissar aufdrängten und für die er keine Lösung finden konnte. Vielleicht sprach Hans Olden, wenn er vorgeführt wurde. Was aber ergab sich dann? Eine Lösung oder erneute, ungelöste Fragen? Ein Pochen an der Bürotür schreckte Schabeck aus diesem sich immer mehr ausbreitenden Kreise aufdrängender Fragen auf. Auf seinen Anruf trat jener Polizeibeamte ein, dem er den Haftbefehl gegen Hans Olden zum Vollzug überreicht hatte. Er war allein. »Was ist vorgefallen?« frug hastig Schabeck, den die Ankunft des Polizisten ohne Olden überraschte. »Hans Olden ist abgereist«, lautete die prompte Erwiderung. Der Kommissar war auf diese Nachricht hin vom Stuhle aufgesprungen. »Was hatten Sie sonst erfahren? Erzählen Sie, rasch!« »Als ich in das Haus Nummer 25 in der Dachauer Straße kam, im 2. Stock, so dann nach Hans Olden fragte, da teilte mir dessen Mietfrau mit, dass Olden vor etwa 1 Stunde zurückgekommen sei, wenige Sachen gepackt und seine Schuld bezahlt habe. Etwa 1/2 Stunde vor meiner Ankunft ist er fort, angeblich mit dem Schnellzug nach Wien.« »Sagte Frau Müller sonst etwas?« »Allerdings«, war des Polizeidieners Entgegnung. »Sie erzählte mir, dass schon 1/2 Stunde vor der Ankunft Oldens ein Herr nach ihm gefragt und dessen Ballstiefel abgemessen hätte. Dies hat sie Olden mitgeteilt, der darauf sehr bestürzt war. Vielleicht ist das der Grund gewesen, weshalb er so plötzlich abreiste.« »Also doch«, murmelte Kommissar Schabeck, »es hat mich mein Verdacht nicht betrogen. Er und kein anderer ist der Mörder.« Schabeck ließ den Polizeibeamten wieder abtreten. Dann fertigte er mehrere Telegrammformulare aus, in denen die Grenzbehörden von dem Haftbefehl gegen Hans Olden und dessen Signalelement benachrichtigt wurden. Der Mörder war auf der Flucht. Hinter ihm aber jagte der angeordnete Haftbefehl. Der war schneller. Kommissar Schabeck begab sich, nachdem er die Telegramme besorgt hatte, zum Zentralbahnhof, um dort mehr zu erfahren. Kapitel 5 Des verstoßenen Sohnes Rückkehr in sein Elternhaus. Kommissar Schabeck hatte am Zentralbahnhof in kürzester Frist in Erfahrung gebracht, dass in der fraglichen Zeit, während welcher Hans Olden verschwunden, vermutlich abgereist war, Schnellzüge nach Wien und nach Frankfurt am Main, Köln, Hamburg abgegangen waren. Mit gewohnter Umsicht ließ er nochmals Depeschen an die nächsten Haltestellen auf diesen Linien abschicken. Ehe Olden an einem dieser Orte eintraf, musste dort schon die Nachricht und Verhaftungsanordnung eingelaufen sein. Wenn Olden wirklich die Stadt verlassen hatte, dann war ihm ein Entkommen unmöglich gemacht. Als alle diese Vorsichtsmaßregeln geschehen waren, verließ Starbeck das Bahnhofs- und Postgebäude wieder und schritt die Bayerstraße zur Landsberger Straße hinunter. Er wollte den Bankdirektor Walter aufsuchen. Die goldene Rose trug er bei sich. Bald war er vor dem Hause 5 am Paulsplatze. Auf sein Ansuchen wurde er sofort in das Arbeitszimmer des Direktors geführt. Als er dort eingetreten war, sah er diesen am Schreibtisch sitzen, in eine Arbeit vertieft, ruhig, unsicher, als sei nicht das Geringste vorgefallen. Das regungslose Gesicht des Direktors zeigte den gewohnten Ernst. Mit entgegenkommender Freundlichkeit hieß er dem Kommissar Platz nehmen und frug nach dessen Wunsch. »Sie haben noch einen Sohn?« war die Gegenfrage Schabecks, die der Bankdirektor bejahte, ohne eine weitere Antwort zu geben. Während der Kommissar in das mitleidlose Gesicht des Mannes blickte, das bei seiner Frage durch nichts ein innerliches Zusammengehören mit seinem Sohne verriet, da fühlte der Kommissar das Peinliche und Beängstigende, das auch den Sohn so im Banne hielt, dass er nicht zu reden wagte, diesem eisigen, frostigen Blicke der grauen, durchdringenden Augen gegenüber. »In seinem Interesse komme ich.« Hier unterbrach ihn fast zornig die Stimme des Direktors. »Was veranlasst Sie denn, für diesen zu sprechen? Welches Recht?« Schabeck empörte sich in diesem Augenblick und sagte hierauf in dem Bewusstsein, diesen unerbittlichen Mann niederzudrücken unter dem Vorwurf mehrjähriger, ungerechtfertigter Grausamkeit gegen sein Kind, der Beweis seiner Schuldlosigkeit. »Er hat nie geleugnet«, war die Entgegnung des Vaters, der sich wieder seiner Arbeit zukehrte, als sei mit dieser Erklärung diese Sache abgetan. »Aber er hat auch nicht gestanden«, entgegnete Kommissar Schabeck, »aus Verstocktheit.« Schon wollte der Kommissar aufbrausen, aber ebenso rasch hatte er sich besonnen, wo er sich aufhielt und was ihn hierher geführt hatte. Er nahm ruhig und gelassen die Nadel mit der goldenen Rose aus der Tasche und reichte sie dem Vater. »Kennen Herr Bankdirektor vielleicht diesen Schmuck?« Dieser warf einen kurzen Blick darauf und sagte dann, »Ja, diese Rose hat der gestohlen, den Sie meinen Sohn nennen. Wenn ich aber das Gegenteil beweise, sprechen Sie.« Der Bankdirektor zeigte nicht die mindeste Aufregung. »Diese Rose wurde bei der Leiche Ihrer Tochter vorgefunden.« Mit scharfer Betonung hatte es der Kommissar gesagt, und dies verfehlte auch nicht seine Wirkung auf den Bankdirektor, aber die entgegengesetzte, die der Kommissar zu erzielen beabsichtigte. Des Vaters Aufregung galt jetzt keineswegs dem Sohn, den er 3 Jahre hindurch als Dieb dem Hause ferngehalten hatte, sondern der Tochter, die jetzt als Leiche auf dem Friedhof lag. »Also sie war die Diebin!« Dann war die Strafe, die sie getroffen hat, nur zu gerecht. Wie sie fehlte, so hat sie jetzt gebüßt. »Und Ihr Sohn?« warf Schabeck fragend dazwischen. »Wenn er zurückkommen will zur Mutter, so werde ich ihm das nicht verweigern, aber mich soll er nicht mit überflüssigen Reden aufhalten.« Rasch und plötzlich entfernte sich der Kommissar wieder. Er konnte nicht länger bei diesem Manne bleiben, der so kalt und herzlos war. Er fühlte, wie diesen Unbeugsamen nur ein Schritt vom Verbrecher trennte, so sehr auch die Grenzen zwischen beiden getrennt zu sein schienen. Als Schabeck sich entfernt hatte, schrieb der Bankdirektor an seiner Arbeit weiter. Erst als er alles erledigt hatte, stand er auf und ging nach dem Wohnzimmer, wo sein Weib sich aufhielt. Diese saß am Fenster bei einer Häkelarbeit. Ihre Augen waren rot und geschwollen, und rasch wischte sie die Tränen aus den Augen, als sie ihren Gatten näher kommen hörte, damit dieser nicht erzürnt würde. »Bist du schon fertig für heute?« frug das Weib mit schüchterner Stimme. »Ja«, antwortete gelassen der Direktor, der mit langen Schritten im Zimmer hin und her ging. Für längere Zeit trat nun eine Pause ein. Dann stellte sich Walter vor seine Frau und sagte gleichgültig und gelassen, »Franz wird wohl wiederkommen.« Einen Augenblick starrte die kleine Frau ihren Gatten an, dann rief sie, halb fragend, halb zweifelnd, »Karl, du hast ihm verziehen.« »Ich habe ihm nichts zu verzeihen, denn er hat den Diebstahl nicht begangen.« »Also doch«, rief vor Freude die Mutter aus. »Ich wusste ja, dass beide einer solchen Tat nicht fähig sind. Niemals!« »Bei Luise an dem blassgelben Kostüm wurde die Nadel gefunden. Sie war die Diebin gewesen.« Die Mutter hielt sich mit den beiden Händen krampfhaft an der Stuhllehne fest, als sie diese furchtbare Anklage ihres liebsten Kindes hörte. Sie konnte nicht glauben, was so vernichtend behauptet wurde. »Nein«, stammelte sie sodann. »Sie nicht. Das kann nicht sein. Und dennoch ist es so. Eben hatte mir Herr Kommissar Schabeck diese Nadel wiedergebracht, die bei der Toten gefunden wurde.« Traurig schüttelte die Mutter immer wieder ihren ergrauten Kopf. Mochten alle gegen die einzige Tochter sprechen, die Mutter selbst würde nie daran glauben. Direktor Walter aber entfernte sich wieder, um abermals sein Arbeitszimmer aufzusuchen. Inzwischen hatte der Kommissar Schabeck die von Franz Walter angegebene Wohnung aufgesucht und diesen benachrichtigt, dass er nun wieder zurückkehren könne in das Haus seiner Eltern, da diese nunmehr von seiner Schuldlosigkeit überzeugt seien. Als Franz Walter diese Nachricht vernommen hatte, wurde sein Gesicht abwechselnd rot und blass. Er war unfähig, etwas zu antworten. Schabeck verließ ihn sogleich wieder, um nochmals in sein Büro zurückzukehren und nach eventuell eingelaufenen Telegrammen zu sehen, ehe er nach Hause zurückkehrte. Er hatte ein großes Bedürfnis, etwas zu sich zu nehmen, denn seit dem frühen Morgen bis zur späten Abendstunde war er an diesem Tage dienstlich tätig und hatte noch nichts gegessen. Aber selbst zu Hause, umgeben von seiner blonden, freundlichen Frau und seinen zwei munteren, gesprächigen Kindern, ließen ihn die Ergebnisse dieses Tages nicht ruhen. Schon war die Dämmerung angebrochen, als Franz Walter zögernd an der Türstelle läutete, die in die Wohnung des Bankdirektors Walter führte. Das Dienstmädchen erkannte den verstoßenen Sohn und ließ ihn eintreten, ohne eine Meldung von seiner Ankunft zu machen. Erschüchtert, den Kopf auf die Brust gesenkt, trat Franz Walter in das ihm bekannte Wohnzimmer. Stumm und wortlos war der Empfang in seinem Elternhause. Kein freudiges Wort, kein Fragen und Antworten. Die Mutter nur hielt seine Hand und drückte sie fest. Aber der Sohn erwiderte nicht diesen Händedruck. Er sah ihr auch nicht in die Augen. Der Bankdirektor begrüßte ihn nur mit einem leichten Kopfnicken. Am Abendtische saßen alle drei gemeinsam. Schweigend wurde das Mahl eingenommen. Es lag über allen eine bange Stille, als wenn es das Totenmahl der Ermordeten wäre. Nur die Mutter seufzte tief auf, wie von quälenden Schmerzen geplagt. Oft auch öffneten sich deren schmale Lippen wie zu einer Frage, aber stets blieben die Worte ungesprochen. Als Franz sich wieder entfernte, um in seine seitherige Wohnung zurückzukehren, da sagte der Bankdirektor lediglich zu seinem Sohne, »Wenn du willst, kannst du wieder dauernd bei uns Wohnung nehmen.« Stumm bejahte der Sohn. In den Augen der Mutter aber leuchtete ein Blick der Freude auf. Hatte sie doch den Sohn wiedergewonnen, wenn sie auch die Tochter für immer an diesem Tag verloren hatte. Ende von Abschnitt 3.